sei nicht traurig, wenn ich heut fortgehe. In Gedanken bin ich bei dir. Kein Grund für Tränen, bei dir, da ist mein Platz. Heut und immer lieb ich nur dich, mein Schatz. Bleib für mich einfach wach, hab an dich nur gedacht. Und wenn ich dann nach Haus komm, will ich nah bei dir sein. Bleib für mich einfach wach, komm und küss mich heut Nacht. Lass uns zwei davon träumen, ganz verliebt im Mondenschein. Ich bin ehrlich, kein Casanova. Wenn mich Frauen auch interessieren, weil ich treu bin, weiß, was ich an dir hab. Heut und immer, weil ich ganz lieb dir sag. Bleib für mich einfach wach, hab an dich nur gedacht. Und wenn ich dann nach Haus komm, will ich nah bei dir sein. Bleib für mich